Kundgabe 4304. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.05.1948. Triumphierende Kirche. Eine Herde und ein Hirt. Gleichen Sinnes sollet ihr sein im Denken, Reden und Handeln, ihr, die ihr mir anhanget, die ihr nach mir verlanget. Dann werdet ihr eine starke Gemeinde bilden, wenngleich sie an Anzahl klein ist. Dann wird mein Geist in euch wirksam werden, und von meinem Geist erfüllt, werdet ihr reden können für mich und mein Reich. Und eure Reden werden zünden, denn ihr beweiset sie selbst mit euren Taten, die euer Denken und euren Willen bekunden. In meiner Gemeinde soll Einigkeit sein, weil alle in der gleichen Wahrheit stehen und alle durch die Liebe mir verbunden sein müssen und folglich eine große Seele bilden, die ich meine Kirche nenne. In dieser Gemeinde werde ich stets gegenwärtig sein, und so mein Wort gepredigt wird, bin ich es, der durch den Redner spricht. Und diese Kirche ist es, die auch von den Pforten der Hölle nicht überwunden werden kann. Denn so ich selbst in ihr gegenwärtig bin, ist des Gegners Wirken erfolglos. Diese Kirche ist es, die triumphieren wird am Ende der Tage. Denn sie umfasset die Herde, deren Hirt ich bin. Es wird nur eine Herde und ein Hirt sein. Sie wird Menschen aller Konfessionen umfassen, die sich frei gemacht haben von allem Äußeren und durch ihren Eifer, mir zum Wohlgefallen zu leben, innig verbunden sind mit mir. Und ich werde meine Schafe weiden auf immergrünen Fluren, allwo es keine Klippen, keine Dornen und keine Abgründe mehr gibt. Ich werde im Paradies auf der neuen Erde mitten unter den Meinen sein, denn dann gibt es keine Trennung mehr zwischen uns. Meine Schafe entfliehen mir nicht mehr, sie lassen nicht ab von ihrem Hirten, denn sie lieben mich und wollen ohne mich nicht mehr sein. Ihr habt nur noch wenig Zeit und sollet danach trachten, eure Gemeinde, meine rechte Kirche, noch zu vergrößern. Und darum sollet ihr ihnen das rechte Leben vorleben. Ihr sollt Liebe geben und durch Liebe zu gewinnen suchen die Kinder der Welt, die der Liebe Kraft nicht kennen. Gebt ihnen viel Liebe, dass auch in ihren Herzen die Flamme entzündet werde, auf dass sie kennenlernen die Freude des Gebens und Beglückens, auf dass sie sich anschließen an euch und nun auch Verbindung suchen mit mir. Gebet ihnen ein gutes Beispiel und suchet sie anzuregen, Gleiches zu tun, um die Kraft der Liebe und des Glaubens zu erproben. Zeiget ihnen den Weg zu mir. Machet sie aufmerksam auf das rechte Verhältnis zu mir. Machet es ihnen verständlich, dass sie in mir ihren Vater sehen müssen, dem sie wie Kinder untertan sein müssen, um erhoben werden zu können zu rechten Kindern, die das Erbe des Vaters antreten sollen. Und ob ihr auch nur wenige gewinnen könnet, so ist doch euer Verdienst groß, denn es freut sich der gute Hirt über jedes Schaf, das verloren war und nun zurückkehrt zu ihm. Und so auch segne ich einen jeden, der mir hilft, meine Gemeinde zu vergrößern, bevor das letzte Ende gekommen ist. Amen.